erblickt an meinem mir beliebten Korken, wie dass in meinen Worten kein eitler Wahn verborgen sei. Sein an noch zarter Fuß fing kaum zu gehen an, sogleich betrat er meine Bahn, und da er nun so zeitig angefangen, was Wunder, dass er kann sein Ziel so früh erlangen, wie sehr er mich geliebt, wie eifrig er in meinen Dienst gewesen, lässt die gelehrte Schrift auch ander Länder lesen. Allein, was such ich ihn zu loben, ist er nicht schon genug erhoben, in der großmächtige Monarch, der als August Gelehrte kennet, zu seinen Lehrern nennet. Ah ja, ihr edlen Freunde, seht, wie ich mit Korten bin verbunden. Es hat ihm die gewogene Hand schon manchen Kranz gewunden. Jetzt soll sein höherer Stand ihn zu dem Lorbeer dienen, der unter einem mächtigen Schutz wird immerfährend grünen. Oh!